Andacht am 29.06.2022 von Reinhard Hirtler. Übersetzt und zusammengefasst von Petra, gelesen von Ulla. Jesus Sehnsucht zu heilen. Guten Morgen, Leute. Ich hoffe, es geht euch gut. Meine Freunde, heute ist Mittwoch und normalerweise haben wir ein Live von Montag bis Donnerstag, doch ich muss das Live morgen absagen, denn ich muss heute kurzfristig nach Amerika fliegen. Dies ist also wahrscheinlich das letzte Live bis Ende Juli, denn wenn ich aus Amerika zurückkomme, fahre ich gleich am nächsten Tag in den Nordosten, wo wir unsere Waisenhäuser haben. Danke für euer Verständnis. Es ist wirklich wunderbar, dass wir so viel Feedback zu dem Live von gestern erhalten haben. Bei einer Nachricht von einer Schülerin des IPS liefen mir die Tränen herunter. Sie hat genau dasselbe erlebt, was ich gestern Morgen erlebt habe, als ich Gott pries und ihm dankte. Sie wachte um 4.20 Uhr auf und tanzte mit Jesus in ihrem Schlafzimmer. Das hat mich so glücklich gemacht, denn es geht nicht nur darum, dass ich etwas erlebe. Gott tut wunderschöne Dinge im Leben seiner Kinder und seiner Kirche. Viele andere Personen schickten mir Nachrichten, die besagten, ich preise Gott immer noch. Macht einfach weiter, Leute. Heute Morgen habe ich in meiner Zeit mit Jesus Matthäus 8 in der besten Übersetzung gelesen. Das, was ich dort entdeckt habe, ist wunderschön. Vers 1. Als er nach dieser Lehre von dem Hügel herabkam, begannen ihm riesige Menschenmassen zu folgen. Leider hat man vor einigen hundert Jahren angefangen, Kapitel und Verse zu zitieren, obwohl die Texte schon 2000 Jahre alt sind. Leider, aber ich verstehe auch, warum das gemacht wurde, damit man Dinge finden kann. Wenn ich Matthäus 8,1 sage, kannst du es finden. Das Problem ist jedoch, dass Matthäus das Ganze am Stück geschrieben hat. Und viele Aufteilungen der Kapitel und Verse sind sehr falsch, denn sie unterbrechen dadurch oftmals einen Gedankengang. Wie zum Beispiel bei den Paulusbriefen. Die Kapitel 12 bis 14 im ersten Korintherbrief sind ein Gedanke, ein Thema. Eigentlich auch das Kapitel 11. Doch so teilt man alles auf. Auch hier wurde keine gute Aufteilung gemacht. Schau, was am Ende des vorigen Kapitels steht. Als Jesus seine Rede beendet hatte, war die Menschenmenge voller Ehrfurcht aufgrund seiner Lehre. Denn seine Worte enthielten so große Autorität, ganz im Gegensatz zu den religiösen Gelehrten. Nachdem er vom Hügel herabkam, folgten ihm die Menschenmengen. Seht ihr, es war ein Ereignis, eine Geschichte. Jesus lehrte mit Autorität, nicht wie die schlauen Bibellehrer, also die Pharisäer. Und nun kommt da ein Mann daher, der lehrt. Sie lehrten auch. Und die Leute sagten, oh Gott, er lehrt nicht wie sie. Wenn er redet, ist in seinen Worten Autorität enthalten. Deshalb begannen die Menschenmengen ihm zu folgen. Wegen der Autorität seiner Lehre. Als ich das las, dachte ich, warum legen wir so oft so wenig Autorität in das, was Jesus gesagt hat? Wisst ihr, was interessant ist? Das Letzte, was Jesus hier lehrte, war keine nette Predigt, wie zum Beispiel, ihr könnt alles haben durch das vollbrachte Werk des Kreuzes. Weißt du, was Jesus als Letztes gelehrt hat, bevor die Menschen voller Ehrfurcht waren? Es war diese Lehre. Wenn du das, was ich lehre, nicht in die Praxis umsetzt, bist du töricht. Doch wenn du es praktizierst, bist du ein weiser Mann. Er sagte wirklich, du bist ein Narr, du bist wie ein Mann, der sein Haus auf Sand baut. Die Menschen sagten, wow, so etwas haben wir ja noch nie gehört. Mit so viel Autorität. Der Mann ist sich seiner so sicher, dass er sagt, wenn wir nicht tun, was er lehrt, dann sind wir töricht. Hört zu, Leute. Jesus redet mit Autorität. Und wenn er sagt, dass du das tun musst, was er sagt, dann bist du ein Narr, wenn du es nicht tust, denn es ist mit seiner Autorität verbunden. Die Menschen folgten ihm also, weil sie realisierten, das ist nicht nur eine weitere nette Bibellehre. Meine Freunde, es ist nicht richtig, wenn ihr bei allem, was ich euch bisher gelehrt habe, die folgende Einstellung habt. Ich mag es einfach, Reinhard zuzuhören. Er lehrt so gut. Ich höre mir noch eine Lehre von ihm an. Wenn du diese Einstellung hast, dann bist du ein Narr. Aber wenn du folgende Einstellung hast, Mann, er hat das Wort Gottes für mich geöffnet und mir die Wahrheit gezeigt. Ich wende das besser in meinem Leben an. Dann bist du eine weise Person. Es gibt so viele Christen, die ihr Leben mit immer noch einer Prophetie, noch einer guten Bibellehre oder noch einer Predigt gefüllt haben, doch sie erleben es nicht. Letztes Wochenende haben wir ein sehr interessantes Erlebnis in unserer Schule des Prophetischen gemacht. Ich habe unseren Studenten bei einer prophetischen Übung erklärt: Jeder muss jemandem in diesem Raum dienen. Keine Ausnahme. Und ich fügte hinzu: Tut nicht nur das, was ihr normalerweise tut. Gebt nicht einfach ein prophetisches Wort an die Person weiter. Bittet stattdessen den Heiligen Geist, euch genau zu sagen, was er durch euch tun möchte. Ich weiß nicht, wie lang das ging, vielleicht 30 Minuten, aber es war wunderschön. Es setzte so sehr das Leben des Heiligen Geistes frei. Eine Frau gab anschließend Zeugnis. Sie erzählte, dass sie alleine in einer Ecke saß und den Heiligen Geist fragte, was sie tun sollte. Sie sagte Folgendes: Herr, ich möchte nicht, dass jemand zu mir kommt und über mich prophezeit. Ich brauche keine weitere Prophetie. Ich habe schon genügend. Ich brauche etwas Spezifisches für diese und diese Situation. Doch viele von uns haben keine solche Einstellung wie diese Frau. Noch eine Lehre, noch eine Predigt, noch ein prophetisches Wort, ja. Doch Jesus war nicht so. Und die Menschen merkten, dass sie genau das brauchten. Sie brauchten die Autorität. Weißt du, was interessant an der Geschichte in unserer Schule war? Der Herr sagte zu einem Teilnehmer: Nimm eine Handvoll Süßigkeiten, geh zu ihr und lege ein Bonbon nach dem anderen in ihre Hand. Ich werde dir für jedes Bonbon ein spezifisches Wort geben. Und jedes einzelne Wort war genau das, was die Frau gebraucht hatte. Meines Wissens waren es 12 Bonbons. Seht ihr, meine Freunde, wenn ihr nicht zu Jesus kommt, weil er Autorität besitzt und ihr ihm gehorchen wollt, dann wird Jesus für euch einfach ein netter Mann bleiben. Aber er möchte nicht einfach ein netter Mann für dich sein, er möchte der eine sein, der jeden Bereich deines Lebens verwandelt. Er möchte der eine sein, dem du dich hingibst und dem du folgst. Dann wirst du sein Leben durch dich erleben. Doch wir wollen normalerweise lieber sein Leben in uns. Und das haben wir auch. Aber wir müssen uns auch nach seinem Leben durch uns ausstrecken. Okay, nachdem Jesus vom Berg herabgekommen war, folgten ihm Menschenmengen. Schau, was in Vers 2 passiert. Plötzlich kam ein Leprakranker zu Jesus und warf sich vor ihm in Anbetung nieder und sagte: Herr, du hast die Vollmacht, mich zu heilen, wenn du wirklich willst. Wir lesen das und denken, Das ist eine nette Geschichte. Doch ich habe schon oft gesagt, um wirklich zu verstehen, was in der Bibel passiert, musst du auch den historischen und kulturellen Kontext studieren. Das ist sehr wichtig. Was passierte hier? Das, was hier geschah, war vollkommen falsch. Wusstest du das? Das waren Juden. Sie waren Gottes Volk und Gott hatte ihnen klare Anweisungen und Regeln gegeben, 613 Stück. Und ein Teil handelte davon, wie man mit einem Leprakranken umgeht und wie dieser sich verhalten muss. Der Leprakranke durfte das nicht tun. Wenn du im Alten Testament nachliest, in 3. und 4. Mose wirst du sehen, dass der Leprakranke vor sich ausrufen musste: Unrein, unrein. Er durfte keinen Kontakt zu anderen Menschen haben. Die Anweisungen waren eindeutig. Er musste sich dem Priester zeigen und es gab klare Anweisungen, wie er sich verhalten musste. Seine Kleidung musste verbrannt werden, wenn sie durch Lepra unrein war. Und er durfte nicht in einer Menschenmenge sein. Doch dieser Mann ging direkt auf Jesus zu und warf sich vor ihm nieder. Er rief nicht: Unrein, unrein. Schau, was er sagt. Herr, du hast die Vollmacht, mich zu heilen, wenn du wirklich willst. Das Wort für Vollmacht stammt von dem Wort Dunamis ab, das in der Bibel auch für die Kraft des Heiligen Geistes verwendet wird. Es bedeutet, dass man die Kraft oder Fähigkeit hat, etwas Außergewöhnliches zu tun. Der Leprakranke wusste, wenn Jesus wollte, hatte er diese Fähigkeit. Offensichtlich hat er gesehen, wie Jesus Wunder tat. Wir wissen nicht, wie viele Wunder er erlebt hat, denn die Bibel sagt, wenn alle Dinge, die Jesus getan hat, aufgeschrieben worden wären, könnte die ganze Welt dieses Buch nicht fassen. Vielleicht hatte er gesehen, wie Jesus einen Leprakranken heilte. Wir wissen das nicht. Doch er wusste eine Sache: Wenn Jesus nur wollte, dann hatte er diese Fähigkeit. Und genau an diesem Punkt stehen heute so viele Christen. Sie sind genau dort stecken geblieben. Deshalb erleben sie ihre Wunder nicht. Sie sagen: Jesus, wenn du mich heilen willst, dann weiß ich, dass du diese Fähigkeit hast. Ich weiß, dass du die Vollmacht hast, dass dies geschieht. Ich bin noch nie einem Christen begegnet, der daran zweifelte, dass Jesus die Macht hat, ihn zu heilen. Aber viele Christen zweifeln daran, dass er es wirklich tun will. Das würden sie nicht sagen, denn wir sind lieber unehrlich in unserem christlichen Leben und werfen lieber einen Mantel der Weisheit über unseren Unglauben. Wir haben gelernt, unseren eigenen Unglauben zu trösten und Worte zu sagen wie: Ich glaube im Namen Jesu. Bevor ich gestern Abend ins Bett ging, Debbie war bereits im Bett und las, sagte ich zu ihr: Liebling, das ist so traurig. Wir sind so daran gewöhnt, aus unseren äußerlichen Impulsen heraus zu leben, die durch unsere natürlichen Sinne entstehen und nicht aus den Impulsen des Geistes, die in der unsichtbaren Welt existieren. Dadurch haben wir der sichtbaren Welt mehr Glauben und Autorität geschenkt als der unsichtbaren Welt. Das ist so traurig. Wenn wir es spüren, wenn wir es anfassen, sehen, hören, riechen können, dann glauben wir es. Aber wenn etwas für unseren natürlichen Menschen unsichtbar und nicht berührbar ist oder wir nichts spüren, dann hoffen wir, dass es geschehen wird, aber wir glauben es nicht. Die Bibel sagt: Glaube ist überzeugt sein von den Dingen, die man nicht sieht. Das ist eine absolute Gewissheit. Ich habe wirklich die Leidenschaft, Christen an einen Punkt zu bringen, an dem sie mehr an das Unsichtbare glauben als an das Sichtbare. Ich weiß nicht, wie ich das machen soll, aber es ist meine Leidenschaft und deshalb mache ich weiter. Im Moment hast du vielleicht sehr schwierige Umstände, die sichtbar und spürbar sind. Du spürst den Schmerz in deinem Körper, all die Beweise sind sichtbar. Doch genau jetzt, in diesem Moment, in dem wir reden, gibt es einen Engel, genau dort, wo du bist. Ja, er ist nicht weit weg. Weißt du, wie weit der Engel entfernt ist, den Gott geschaffen hat, um dir zu dienen? Er ist so weit weg, dass du ihn in dem Moment, in dem du ihm einen Befehl erteilst, tatsächlich erleben kannst, im selben Moment. Das heißt, wo immer du bist, das sind auch Engel. Wir können sie nicht sehen oder fühlen und deshalb glauben wir nicht. Und das, was dieser Mann sagt, spiegelt das Herz von so vielen Christen wider. Ich weiß, du hast diese Fähigkeit, diese Vollmacht, wenn du wirklich willst. Und darüber bin ich mir nicht ganz sicher. Herr, ich bin nicht wirklich sicher, in welchem Umfang du für mich sorgen willst. Gerade genug, um zu überleben. Gerade genug, um meine Rechnungen bezahlen zu können. Herr, ich bin nicht sicher, wie umfassend das überfließende Leben ist, das du für mich hast. Gerade genug, damit ich nicht gestresst bin. Aber dennoch lebe ich nicht in Frieden und Freude. Ich weiß, dass du die Macht hast, mir dieses überfließende Zoe-Leben zu geben, aber wie viel davon? Ich weiß, du hast die Kraft, mich zu heilen, aber willst du mich gleich jetzt heilen? Heute Morgen las ich Psalm 8 und der Heilige Geist sagte, die 8 ist richtig, aber das Buch der Bibel ist falsch. Gestern hatte ich ja über Psalm 8 gesprochen, doch heute sagte der Heilige Geist, ich möchte mit dir über Matthäus 8 sprechen. Also ging ich zu Matthäus 8 und verbrachte etwa 45 Minuten damit, den ersten Teil ganz langsam zu lesen. Ich sag dir warum. Wenn Jesus zu mir sagt, lies Matthäus 8, dann weiß ich, dass er mit mir reden möchte. Wenn Debbie zu mir sagt, Liebling, ich möchte mit dir reden, weißt du, was ich dann tue? Ich spiele nicht mit meinem Handy oder iPad herum oder schaue nach anderen Menschen. Ich höre mit allem auf, blicke ihr in die Augen und bin sehr aufmerksam, um ihr Herz zu spüren und nicht nur ihre Worte zu hören. Wir sprechen hier nicht davon, dass sie an mir vorbeigeht und sagt, hey Baby, könntest du den Müll rausbringen? Ich sage ja oder nein und dann tue ich es oder nicht, dann ist es erledigt. Aber wenn sie sagt, ich muss mit dir reden, dann muss ich aufmerksam sein. Als der Heilige Geist heute Morgen Matthäus 8 sagte, da wusste ich, er will mit mir reden. Hast du diesen fantastischen goldenen Schlüssel ergriffen? Wenn er mit dir redet, dann versuch nicht 5 Kapitel in der Bibel zu lesen. Halt dort an, worüber er spricht. Ich studierte alles im griechischen Urtext des Neuen Testaments. Das ist so wunderschön. Der Leprakranke wusste also, dass Jesus die Fähigkeit und die Vollmacht hatte, zu heilen. Aber er wusste nicht, ob er dies auch tun wollte. Weißt du, dass das Wort wollen eigentlich nicht wollen heißt? Das ist keine gute Übersetzung. Eigentlich bedeutet es, wenn du dich wirklich danach sehnst. Das ist so wunderschön. Der Leprakranke wusste also nicht, ob es der Wunsch von Jesus war, dass er geheilt ist. Wir verpassen so viele Wunder, weil wir nicht wissen, was die Sehnsucht in Gottes Herz ist. Wir haben nicht gelernt, ein Leben im Einklang mit seinen Sehnsüchten und Wünschen zu leben. Wir haben nicht gelernt, seinen Charakter und sein Wesen zu studieren, um seine Wünsche zu kennen. Die Religion hat seinen Charakter so verdreht, dass wir noch nicht einmal wissen, wonach er sich sehnt. Wenn die Bibel sagt, Gott sehnt sich danach, dass alle Menschen gerettet werden, dann wird dort genau dasselbe Wort wie hier benutzt. Der Mann wusste zwar, dass Gott es tun konnte, aber er kannte die Sehnsucht im Herzen von Jesus nicht. Meine lieben Freunde, der Psalm 37 ist ein wunderschöner Psalm, aber bitte schneidet nicht einen Satz aus egoistischen Gründen in zwei Teile. Benutzt nicht Psalm 37 und sagt, er wird mir geben, was mein Herz begehrt. Das steht dort nicht. So nimmt man einen Satz aus dem Kontext heraus. Folgendes steht im Psalm 37. Erfreue dich am Herrn und er wird dir geben, was dein Herz begehrt. Wenn der Herr meine Freude geworden ist, dann kenne ich seine Sehnsüchte, denn sich erfreuen hat etwas mit Intimität zu tun. Wenn ich mich am Herrn erfreue, treten er und ich in eine solche Einheit ein, dass wir nicht mehr wissen, ob dies seine oder meine Wünsche sind. So eins werden wir. Alles, was du dafür tun musst, ist, in Hingabe und Intimität zu leben. Dann wirst du seine Sehnsüchte kennen. Du wirst sie zu deinen Sehnsüchten machen und das wird zur Basis für wahren Glauben. Denn zu wissen, dass er etwas tun kann, ist keine Basis für echten Glauben. Nein. Die Dämonen wissen auch, dass es einen Gott gibt und sie zittern. Wir müssen aufhören, uns darauf zu konzentrieren, was er tun kann. Denn das ist absolut keine Basis für echten Glauben. Seine Sehnsucht ist die Basis für echten Glauben. Der Mann war sich also nicht sicher. Doch schau auf unseren fantastischen, herrlichen Jesus. Jesus streckte seine Hand aus und berührte den Leprakranken und sagte: Jesus tat also nicht nur etwas, er sprach und handelte zur selben Zeit. Er sagte: Selbstverständlich will ich dich heilen. Das ist nicht sehr gut übersetzt. Es sollte eher so übersetzt werden: Selbstverständlich sehne ich mich danach, dich zu heilen. Es ist meine Sehnsucht und deshalb wird es geschehen. Die Bibel sagt uns nicht, was weiter geschah, aber ich kann mir vorstellen, dass dies erneut einmal ein großer Skandal war. Denn das geschah weder in Brasilien, noch in Amerika, noch in Österreich oder der Schweiz. Es geschah in Israel unter Juden. Und Gott hatte ihnen durch Mose klare Anweisungen gegeben, wie man mit Leprakranken umgeht. Es war verboten, sie zu berühren. In dem Augenblick, in dem jemand einen Leprakranken berührte, durfte er nicht mehr in den Tempel gehen und er durfte auch an keiner jüdischen Anbetung mehr teilnehmen, bis er die zeremonielle Reinigung durchgeführt hatte. In dem Moment, als Jesus den Mann berührte, hätte er sich laut dem Gesetz Gottes, sofort zurückziehen und all die zeremoniellen Reinigungen vornehmen müssen. Das heißt, eine ganze Woche in Isolation. Aber Jesus tut das nicht. Er geht einfach weiter, predigt und heilt weiterhin Menschen. Wir denken manchmal, dass die Pharisäer so wütend auf Jesus waren, weil sie schlechte Menschen waren. Aber du musst ihre Sichtweise verstehen. Ein Mann kommt und behauptet, dass er der Sohn Gottes ist. auch wenn sie das selbst nicht glaubten. Und dieser Mann bricht ständig das Gesetz des Gottes, dessen Sohn er zu sein behauptet. Wenn er wirklich der Sohn Gottes ist, ist er ein sehr rebellischer Sohn. Deshalb waren sie logischerweise ständig ärgerlich, weil er schon wieder das Gesetz gebrochen hatte, das Gott ihnen gegeben hat. Wir sehen hier Folgendes. Jesus sagte, es ist mein Wunsch, es ist nicht nur meine Sehnsucht, mit Autorität zu lehren, es ist auch meine Sehnsucht, dass du, kranker Mensch, echte Heilung erlebst. Als ich das Wort für Wort im griechischen Urtext nachgeschlagen habe, habe ich noch etwas anderes entdeckt. Bist du bereit dafür? Die Bibel sagt in Wirklichkeit gar nicht, dass Jesus seine Hand ausgestreckt und den Leprakranken berührt hat. Wenn ich sage, dass Jesus seine Hand ausstreckt und einen Leprakranken berührt, was für ein Bild hast du da im Sinn? Wahrscheinlich eine kurze Berührung, sei geheilt. Aber das hat Jesus nicht getan. Weißt du, was das Wort berühren bedeutet? Es bedeutet, sich an jemanden klammern. Jesus berührte ihn also nicht nur kurz und sagte, sei geheilt. Nein, Jesus packte ihn und sagte, komm her, mein Freund, es ist meine Sehnsucht, dass du geheilt wirst, sei geheilt. Jesus klammerte sich an ihn, er hielt ihn richtig fest. Als ich das heute Morgen entdeckte, dachte ich, Jesus brach nicht nur das Gesetz, er brach es mit Gewalt. Gottes Sehnsucht, dass du geheilt bist, ist so groß, dass er alles tut, damit du geheilt wirst. Es ist ihm egal, was die Menschenmenge sagt. Es ist ihm egal, was das Gesetz Gottes sagt. Es ist ihm egal, was die religiösen Leute sagen. Es ist ihm sogar egal, ob du dich so unrein fühlst, dass du denkst, du wärst es nicht wert, berührt zu werden. Es ist ihm egal. Er hat nicht nur die Fähigkeit, dich zu heilen, er hat die tiefe Sehnsucht, dass du es auch erlebst. Als ich das erkannte, dachte ich, oh, das Herz von Jesus ist noch schöner, als wir wirklich erkennen. Was auch immer Jesus tat, tat er sehr bewusst. Jesus war niemand, der von Umständen hin und her geworfen wurde und ständig reagierte. Er handelte vorsätzlich. Und er sprach auch ganz bewusst Dinge aus. Selbstverständlich ist das meine Sehnsucht, aber es reicht nicht, wenn ich das zu dir nur sage, ich werde es dir demonstrieren, ich werde mich an dich klammern, bis meine Heilungskraft dich vollkommen geheilt hat. Jesus klammerte sich an den Mann und er heilte ihn. Und schau, was dann geschah. Jesus sagte nicht, hey, wunderbar, du bist geheilt, geh heim zu deiner Familie. Der Jesus, der gerade erst das Gesetz gebrochen hatte, trug dem Mann auf, dem Gesetz zu gehorchen. Dasselbe Gesetz, das es Jesus verbot, einen Leprakranken zu berühren, forderte den Leprakranken auf, sich dem Priester zu zeigen und ein Opfer zu bringen. Warum bestand Jesus darauf, dass der Mann diesen Teil des Gesetzes hielt, obwohl er den anderen Teil des Gesetzes gerade nicht eingehalten hatte? Hast du dir das einmal überlegt? Wenn Jesus selbst das Gesetz bricht, wie kann er von anderen verlangen, es zu halten? Das ist doch Heuchelei. Wie, Jesus, du musst dem Gesetz nicht gehorchen, aber ich schon? Leute, wenn ihr lernt, die Bibel mit dem Heiligen Geist und mit offenen Augen durch das vollbrachte Werk am Kreuz zu lesen, dann versteht ihr, dass Jesus so viel besser ist, als ihr euch jemals vorstellen könnt. Die Bibel sagt nicht, warum er das tat. Deshalb kann ich es auch nicht sagen, aber ich kann euch sagen, was ich glaube. Nach dem Gesetz musste man zwei Dinge tun: sich dem Priester zeigen, das ist die eine Sache. Wenn der Priester dich nicht für rein erklärt, erbringst du kein Opfer. Aber wenn du nach Aussage des Priesters rein bist, dann erbringst du das Opfer. Jesus sagte, er sollte beide Dinge tun. Jesus wollte jeden Zweifel aus seinem Herzen verbannen, dass seine Heilung tatsächlich geschehen war und permanent bestehen bleiben würde. Wenn er einfach zu seiner Familie nach Hause gegangen wäre, kann niemand vorhersagen, was seine Verwandten voller Unglauben zu ihm gesagt hätten. Bist du sicher, dass du wirklich geheilt bist? Bist du sicher, dass es nicht morgen zurückkommt? Doch, wenn er zuerst beim Priester gewesen ist und das Opfer erbracht hat, hört aller Zweifel auf. Nun konnte er offiziell wieder in die Gesellschaft integriert werden. Jesus gab ihm also nicht nur seine körperliche Heilung, er gab ihm seine Würde zurück. Denn Leprakranke waren Ausgestoßene ohne Würde. Und nun hatte er seine Würde wieder. Es geht nicht um das Gesetz. Es geht um deine Würde. Es geht darum, dass du ein für allemal in deinem Herzen begreifst, dass es Gottes Sehnsucht ist, dich zu heilen. Und du kannst allen erzählen, der Priester hat es bestätigt, ich habe das Opfer erbracht, es ist amtlich. Leute, ich hatte eine gute Zeit mit Jesus und Matthäus 8 heute Morgen. Ich hoffe, ihr hattet hier ebenfalls eine gute Zeit mit mir und Jesus. Wie gesagt, morgen ist kein Live und jetzt muss ich gleich gehen, weil ich mir zwei Waisenhäuser anschaue, die wir vielleicht mit Brazilian Kids Care übernehmen. Danke fürs Zuschauen. Möget ihr mit folgenden Gedanken in diesen Tag gehen. Es besteht eine tiefe Sehnsucht im Herzen von Jesus, dass es dir gut geht. Er möchte dich nicht nur kurz berühren, er ist bereit, sich an dich zu klammern, bis du gesund bist. Also geh mit diesem Gedanken durch den Tag. Heute klammert sich Jesus an mich, bis ich seine Kraft spüre und es mir gut geht. Das ist sein Wunsch für mich. Geh durch den Tag und male ein Bild darüber in deinem Herzen. Jesus klammert sich mit seiner Liebe und Barmherzigkeit an mich und mit seiner tiefen Sehnsucht danach, dass ich sein Leben und seine Wunder erlebe. Heute werde ich alles erleben, was er für mich hat, denn er umarmt mich. Danke fürs Zuschauen. Ich habe so viel Freude daran, euch durch die sozialen Medien zu dienen. Bleibt nah bei Jesus, denn er umarmt euch bereits. Wir sehen uns. Tschüss.